Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 801, Wolf im Schafspelz. Ja, damit ist Google gemeint. Ja, aber ich komme später dazu. Erst noch ein bisschen was anderes, so damit ich nicht gleich hier Exzesse ausarte. Ja, erstmal langsam anfangen. Ein geleakter Benchmark zeigt, dass wohl im Motorola Ultra in dem neuen, das kommen soll, bald kommen soll, ein Snapdragon-Chipsatz verbaut ist. Das deutet, deuten die Benchmarks eben darauf hin. Und da warten einige schon drauf, ja, das Edge 70 soll eben jetzt als Ultra-Variante kommen. Und die chinesische Variante davon, wie gesagt, ist jetzt eben in den Benchmarks aufgetaucht. Und die schneidet gar nicht so schlecht ab. Mit einer Adreno 829 GPU und 16 GB RAM ist das Teil schon nah in diesem sogenannten Flaggschiff-Bereich. Ja, also da kann man schon erwarten, dass das einiges drauf hat. Und ich bin immer bei Motorola immer hellhörig. Sie haben in der letzten Zeit nicht viel Imposantes gebracht, das muss man schon sagen. Aber sie haben das Potenzial dazu. Und ich würde mich freuen, wenn Motorola ein bisschen mehr wieder in diesen Markt von Flagship-Geräten eben wieder reinkommt. Außer diese Flip-Phone-Kram-Dinger da, furchtbar. Aber ansonsten, ja, ist das doch eine interessante Geschichte, finde ich. Und wenn das tatsächlich dann eben mit dem, und alles deutet darauf hin, mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 kommt, dann wird das Teil eben auch genug Power haben, um hier bestehen zu können in dem Bereich, denke ich. Was es dann noch gibt, klar, RAM 16 GB ist ja schon mal gut, aber muss natürlich auch Akku und so weiter entsprechend gut sein. Aber ich denke, die wichtigsten Sachen wären da schon mal geklärt. Design ist gar nicht mal so schlecht, finde ich, denn dieser sogenannte Kamerabump sieht bei Motorola eigentlich relativ gut aus. Hängt es also nur noch an den Farben und da mal abwarten, ob das Ultra wieder mal nur in den Spießerfarben kommt, weiß, schwarz, grau, ne? Super. Und oder ob das dann auch mit echten Farben hier kommt, blau, grün, oliv, yes, das wär's. Game Hub bringt jetzt Windows Games auf Android. Ich habe schon mal drüber berichtet, dass mit WinLater und so weiter möglich ist, Windows-Applikationen auf Android laufen zu lassen. Jetzt hat GameSir mit dem Game Hub das alles ziemlich vereinfacht, denn man muss hier quasi nur noch eine App installieren aus dem Play Store. Ja, ihr habt es richtig gehört, ist jetzt offiziell im Play Store der Game Hub. Und dann könnt ihr damit hier über Steam beispielsweise dann PC-Spiele auf eurem Android-Gerät tatsächlich nutzen. Und zwar wirklich nutzen. Das heißt, das ist nicht nur eine Cloud-Gaming-Übertragung, das ist ja nichts Besonderes, ja, sondern das ist tatsächlich, das Spiel läuft auf eurem Gerät. Ja. Coole Sache also. Und natürlich, klar, am besten ein extrem performantes Smartphone, das wäre schon nicht schlecht, aber es ist erstaunlich, wie gut viele Games laufen, ohne dass man jetzt das schnellste und beste Smartphone hat. Das ist, wie gesagt, auszuprobieren. Es bleibt noch zu erwähnen, es gibt zwei verschiedene Versionen, also die Version im Play Store, klar, na, die, das dürfte die meistgenutzte dann sein, aber es gibt noch eine mit, also die man per Sideloading installieren kann, ja, und die hat einige Vorteile gegenüber der Play Store Version, denn die hat auch Support für externen Storage, also SSD oder sonstige Sachen, die ihr anschließt an euer Smartphone oder Tablet. Und das ist schon mal eine große Sache. Außerdem kann man bei der Play Store Variante nicht die Windows Games selbst auf dem Game Hub quasi übertragen und von dort aus installieren, sondern da braucht man dann eine Netzwerkverbindung. Das wird aus dem Netz dann quasi aus Steam dann direkt installiert auf dem Gerät. Kann man also die Dateien nur darüber machen. Und in der Sideloading-Variante ist es also ohne Probleme möglich, das zu tun. Okay, seht ihr, wie wichtig Sideloading ist? Ja, ich sag später auch noch was dazu, wenn ich dann zu dem Google-Thema komme. Ja. Aber fantastisch, ja. Game Hub funktioniert jetzt richtig gut auf Android und es ist kaum vorstellbar, ja, aber es ist Realität. Man kann tatsächlich, wenn das jetzt hier April wäre, würde ich sagen, das ist ein April-Scherz, aber es ist kein April-Scherz, es funktioniert tatsächlich. Probiert es mal aus, unglaublich. Ja, also wunderbar. Was will man denn mehr? Hm? Aber wie gesagt, ein gutes Smartphone ist da schon zu empfehlen. Gamer-Smartphone, ganz klar. Ne? Das, was ja keiner haben will, weil, oh, das brauche ich ja gar nicht. Ne? Also, okay, klar, das ist wie beim Auto. Ne? Klar, braucht man nicht. Hat man dann trotzdem oder so. Ne? Meint ja nur. Aber ein Oppo Reno 15 Pro, das wäre doch vielleicht eine gute Sache. Es ist nicht das absolut schnellste Smartphone für Gaming, da gibt es viel Besseres, aber der zu erwartende Preis dürfte relativ gut sein. Ja. Am 17. November wird es vorgestellt oder wurde das vorgestellt heute, ne? In China. Ja, und ja, das ist interessant, kommt nach Europa definitiv und wird dann mit einem 6,78 Zoll Display, einem MediaTek Dimensity 8450 Chipsatz kommen, der performant genug ist, mit 12 bzw. 16 GB RAM und bis zu 1 TB Storage wählbar. 6500 mAh Akku ist schon mal okay von der Größe her, ja, und ansonsten ja auch als Kamera, Smartphone gut zu nutzen, drei Kameras sind drauf an dem Gerät angebracht, genauere Daten habe ich jetzt noch nicht dazu, aber ich denke, da wird sich Oppo nicht lumpen lassen, die Kameras sind eigentlich immer relativ gut, keine Top-End-Kameras in diesen Reno-Modellen, aber doch ganz gut. So, Preise würde ich euch gerne sagen, haben wir noch nicht, aber ich denke mal, in der nächsten Zeit wird es sich rauskristallisieren. Der chinesische Preis wird jetzt sowieso nichts bringen, wisst ja, ne, die Umrechnung funktioniert so nicht von China nach in andere Länder, das wird so nicht funktionieren, denn die Preise sind immer viel billiger in China als eben woanders, keine Ahnung. Woran das liegt, aber naja, okay. Gut, chinesische Preise kann man nicht vergleichen, aber die japanische Preise kann man tatsächlich direkt 1:1 vergleichen, denn da gibt es keine solchen großen, Diskrepanzen, was eben Aufschläge betrifft. Allerdings, und da sieht man dann eben, dass es die Firmen machen, ja, diese Preisaufschläge. Ich kann euch sagen, ich habe hier ein Muji-Kalender. Ja, das ist was ganz Profanes, so ein Planer. Ja. Und dieser Muji-Kalender, der ist international zu verkaufen, offenbar. Ja, denn es stehen hier alle möglichen Preise drauf. Unter anderem auch Yen, natürlich, klar, habe ich ja hier in Tokio gekauft. Ja. Und die Euro-Preise. Dann steht 890 Yen drauf. Das sind etwa 4,95 Euro, 4,99 Euro etwa rum, so in den Dreh. Ja? Also knapp 5 Euro. Und dann steht der Europreis drauf, 8,95 €. Das ist die Realität. Das ist die Realität und sonst nichts. Ja, so ist das. Das ist schon ziemlich deprimierend. Außerhalb von Japan, ich habe das jetzt halt hier für knapp 5 € gekauft. Bin happy, logisch, klar. Ne? Aber tja, nützt den Leuten in Europa eben auch nichts. Und ich frage ich mich schon mal, was läuft da falsch? Was läuft da falsch? Ja. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Übrigens, das ist auch hier mit Mehrwertsteuer. Gut, es kämen noch, es gab 9% Mehrwertsteuer kämen da zusätzlich praktisch dazu. Japan hat 10%, Europa hat 19%. Aber das reißt eben auch nicht raus, ne, ganz klar. Heftig, aber okay, was soll's. Ist nicht das Thema. Ich wollte es nur noch mal kurz erwähnt haben. Auch wenn man hier Preise von elektronischen Geräten immer sieht und immer vergleichen möchte in den verschiedenen Ländern, dann sieht man, dass es eben so einfach umzurechnen nicht geht. Die Firmen wissen, wie sie abzocken können und wer sich das selbst schön reden möchte, von wegen, ja, aber da kommt ja Zoll und dann kommt ja Mehrwertsteuer und alles. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das gibt's in diesem Land auch, ja. Und Zölle, naja, okay, also klar, sind vorhanden, aber wisst ihr, man kann sich das schönreden, aber es ist de facto, ich kann in Tokio dieses Produkt günstiger kaufen. Basta. So, und in Europa zahlt man extrem viel drauf. Das ist die Realität und sonst keine. Gut, die Preiskriege, ja, weil wir schon gerade bei Preisen und so weiter sind, die haben jetzt sogar Samsung dazu gebracht, die Galaxy S26 Strategie mitten in der Entwicklung nochmal neu zu überdenken. Denn der zu erwartende Preis wäre wohl für diese Geräte zu hoch. Und da kommen mir echt Tränen in die Augen. Samsung hat mitunter sehr teure Geräte, die Leistung bieten von, naja, sagen wir mal, anderen Geräten, die wesentlich weniger kosten. Samsung ist eine koreanische Firma. Korea ist nicht das Hochpreisland. Muss ich dazu sagen, ja, also nicht, dass man jetzt sagt, ja, okay, klar, in China, ne, da ist ja alles viel billiger und, na, die kriegen ja nichts, die verdienen ja nichts und so weiter. Leute, also Korea, ja, ist nicht gerade ein Hochpreisland und ihr verdient euch da keine goldene Nase, wenn ihr irgendwo in der Firma arbeitet, kann ich auch sagen. Aber trotzdem sind die Preise sehr, sehr hoch und bei diesen Samsung-Geräten und das muss so nicht sein. Das kann so nicht sein, wenn jetzt also quasi Funktionen eingespart werden, damit man einen Preis halten kann mit Apple. Ihr habt es richtig gehört, mit Apple. Das ist ja ein Witz, ne? $799, das soll das iPhone 17 Base Modell, ja, das kostet ja $799 und Samsung möchte da mit seinem Einstiegsmodell auch nicht drüber kommen. Deswegen müssen sie jetzt sparen und das quasi das Smartphone verschlechtern, in Anführungszeichen, damit der Preis gehalten werden kann. Da kommen mir doch die Tränen, wenn ich sowas höre. Apple als Preispunkt, den man krampfhaft versucht zu erreichen, als günstiges Gerät. Was ist nur los? Leute, 799 € für das Base Model vom iPhone 17, da lache ich mal, das ist viel zu teuer. Und wenn Samsung denkt, sie können mit ihrem abgespeckten Gerät diesen Preis 799 halten, dann froh sein, dann sage ich, das ist auch viel zu teuer für das, was das Gerät kann dann. So einfach ist es. Also, das ist absoluter Wahnsinn. Ich meine, die Preise sind ein Problem, ja, nicht nur bei den koreanischen Marken, nicht nur chinesischen Marken und auch nicht nur bei Apple, das ist ein generelles Problem geworden, aber wir sind jetzt offenbar an einem Punkt angelangt, wo die Misswirtschaft von Firmen offenbar so weit geht, dass sie selbst High-End-Preise nicht mehr halten können und deswegen Funktionen einschränken müssen. Auf der einen Seite kann man natürlich hier sagen, okay, das ist die Schuld von Samsung und Samsung muss dafür gerade stehen, aber ich würde mal sagen, dass da noch mehr Faktoren eine Rolle spielen, denn wir sind offenbar an einem Punkt angelangt, wo Technik, zumindest in unseren oder in Europa, ja, und in den USA vielleicht noch, ja, ein Preisniveau erreicht hat, das so hoch ist, dass die Entwicklung, und das sieht man ja jetzt bei Samsung, gehemmt wird dadurch. Und das ist nicht mehr okay. Das ist nicht mehr okay. Ja. Wie gesagt, es gibt hier in Japan viele positive Beispiele. Ja. Hier wird moderne High-End-Technik eingesetzt, ganz normal an allen Ecken und Enden. Warum? Weil sie überall erschwinglich ist, weil man hier Sachen bekommt, die absoluten High-Tech-Dinger, ja, für wenig Geld, kann sich jeder leisten. Ja. Dieselben Sachen gibt es in Europa teilweise zu Preisen, das sagt ein normaler Mensch, nö, das ist mir zu teuer, das ist mir einfach zu teuer für das, was es kann, Ende. Ja. Und wir kommen an diesen Punkt, wo wir jetzt sogar noch Entwicklungen einschränken in Europa und auch in anderen Ländern, um eben ein Preisniveau zu halten. Ich hoffe, dass das nicht überschwappt nach Japan, sonst ist das schöne Leben bald vorbei. Ja, dass unser gesamtes, und jetzt werde ich ein bisschen übergreifen, das gehört eigentlich in die Rios Wochensicht, ja, aber unser ganzes System basiert darauf, dass wir mit der Entwicklung unseren Lebensstandard verbessern. Und wenn das eingeschränkt wird, dann haben wir ein großes Problem. Denn alle großen Errungenschaften in den letzten 30, 40 Jahren wurden nur deswegen erreicht, weil technische Geräte, technische Ausstattungen günstiger wurden und sich mehr Menschen, mehr Firmen das leisten konnten. Wenn das nicht mehr gewährleistet ist, dann werden wir riesige Probleme bekommen. Gut, so viel zu dem Samsung Fauxpas meiner Meinung nach. Wir werden sehen, was das dann konkret bedeutet bei Erscheinen von diesem Gerät. YouTube hat wenigstens einen Fehler oder was sagen wir mal, einen Fehler, eine Funktion in Indien hinzugefügt. Allerdings sehr, wie sagt man das, so schwammig. Ja. Ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Also bei uns sind die, in Japan sind die Playlisten eher überschaubar. Ja, es ist schon mehr als in Europa. Ja, aber wenn man jetzt hier die Playlisten sieht, ein paar hundert Songs und okay, werden schön aufgeteilt vielleicht. Und die Leute kümmern sich um ihre Playlisten doch ganz gut. In Europa ist es noch krasser, da sind die Playlisten meistens ziemlich kurz, erschreckenderweise. Ja. Vielleicht verlässt man sich auch nicht mehr so auf die Playlist, sondern geht einfach auf die ganze Bibliothek, was so ein System zu bieten hat. Ist ja auch okay. Aber in Indien, da haben die Leute irgendwie einen Fetisch für Playlisten. Dort sind die Playlisten nicht nur 10.000, sondern manchmal sogar Hunderttausende von Songs lang. Ja, und da gibt's ein kleines Problem. Probiert mal in einem, sagen wir mal, 50.000 Titel große Playlist oder nur mal in einer 10.000 großen Playlist, 10.000 Titel großen Playlist etwas zu finden. Viel Spaß. Denn es gab bisher bei YouTube Music ein kleines Problem. Es gab keine Suchfunktion für Playlisten zu durchsuchen. Und das ist in Indien jetzt nachgereicht worden. Nur in Indien momentan. Aber offenbar auch dort sehr limitiert. Diese Funktion wurde gefunden zuerst auf iOS Version 8.4.5.3 in Indien und dort war es eben dann verfügbar. Das ist sehr, sehr interessant. Ich hoffe, dass das auch nach in andere Länder kommt. Wie gesagt, bei uns wird die Nachfrage nach dieser Funktion vielleicht nicht ganz so groß sein. Ich hätte mir manchmal das gewünscht, aber naja, mit meinen typischen 50, 60 Titel-Playlisten ist es eigentlich relativ gut überschaubar. Aber ehrlich gesagt, ich finde es gar nicht so so schlecht, ja, alles einfach in so Playlisten zu packen. Denn dann kann man auch sagen, okay, diese Playlist spiele ich jetzt ab mit der Musik, die ich mag, mit diesen Titeln, die ich mag, und macht einen Shuffle, und dann hat man eine sehr schöne Möglichkeit, seine Titel eben immer wieder zu hören. Aber wenn dann nur, sagen wir mal, 20 Titel drin sind, dann wird das ziemlich schnell langweilig, diese Playlist. Ne? Ja. Gut, also die Funktion wird hoffentlich kommen für YouTube Music, überall bis jetzt halt in Indien aufgetaucht. Interessant. So, SanDisk hat ein neues Flash Drive. Ich hätte fast SSD gesagt, es ist aber keine SSD, es ist ein Flash Drive für USB-C auf den Markt gebracht. Das ist so klein, dass man das am Gerät eigentlich einfach dran lassen kann. Auch für Tablets und Smartphones gut geeignet. Am PC, am Laptop oder so fällt das überhaupt nicht auf. Ja, das ist einfach, das ist kaum größer als die Anschlussleiste vom Laptop sozusagen. Und für Smartphones, okay, da fällt es ein bisschen mehr auf, aber auch da kann man es wegen dieser Größe einfach dran lassen und kann dann eben auf dieses Laufwerk zugreifen. Die Preise sind auch gar nicht so schlecht. Es startet hier, Moment, ich muss mal gucken, wo haben wir es denn? Sorry für das Umgucken. Ah ja, genau, bei $15,99 für 64 GB und geht bis $117,99 für 1 TB. Ich habe dieses SanDisk noch nicht gefunden in Europa. Ja. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Oh, das ist immer diese Warnung gerade bei diesen Seiten, wo man es braucht. Das nennt sich SanDisk Extreme Fit USB-C Flash Drive. Ja. Also ich denke, Extreme Fit wird da wohl der Punkt sein. Und die 512 GB Variante gibt es übrigens auch für $54,99, ja, und ich denke, das könnte wirklich interessant sein, so ein kleines USB-C-Drive, das wirklich überall mit hinzunehmen ist, und selbst wenn man es am Smartphone nicht permanent dran lassen möchte, wobei, wie gesagt, also bei der Größe macht es nicht viel aus, dann kann man das locker überall hinstärken und natürlich auch verlieren, ne? Sorry. Tja, aber es ist wirklich eine faszinierende Geschichte. Es ist nicht ganz so schnell natürlich wie eine SSD, bis zu 400 Megabyte pro Sekunde, ihr habt richtig gehört, Megabyte pro Sekunde, ist aber dann gar nicht mal so schlecht, ja? Und die Größen bis zu 1 Terabyte, auch das ist ziemlich cool und läuft auf jedem System, egal ob Linux, macOS, iPad, iPadOS 15 und größer und natürlich auch Windows und auch auf Android-Geräten mit der entsprechenden USB-Unterstützung, was ja die meisten haben, geht das alles wunderbar. Vielleicht bei den Android-Geräten ein bisschen aufpassen. Es gibt viele Android-Geräte, die haben nur USB 2.0 Anschlüsse, ja, und keine echten USB 3.1 oder 3.2 Gen 1 eben Anschlüsse. Da ist dann eben die Datenübertragung langsam, aber ich denke, die meisten guten Flaggschiffgeräte oder eigentlich alle Flaggschiffgeräte, aber auch viele andere gute Midrange-Geräte haben schon einen schnellen Anschluss. Ich hätte jetzt zum Beispiel ja kein Gerät, das nur noch einen USB 2.0 Anschluss hat, und das sind auch eben günstige Geräte dabei. Also der SanDisk Extreme Fit nennt sich das Teil. Ist wirklich interessant, und ja, irgendwann wird es vielleicht dann auch mal bei in Europa bei einem Händler an zu treffen sein. Ich gucke nochmal SanDisk Extreme Fit. So, und nein, natürlich nix. Super, ja. Okay, tja, so ist es halt. In Japan gibt es übrigens eine gute Alternative, also wenn ihr einen Händler habt, die eben an Sun-East-Geräte rankommen, wobei die noch schwieriger zu kriegen sind in Europa, offenbar, die haben nämlich sogar kleine USB-Typ-C-SSD-Laufwerke, also noch performanter, 450 Megabyte pro Sekunde, wobei es auch nur geringfügig ist, aber noch kleiner, gibt es zwar nur bis 512 GB, aber wie gesagt, noch kleiner, und da ist wirklich kein Problem mehr, das kann man also wirklich am Handy lassen, das ist kaum dicker oder kaum breiter als das Handy, nein, dicker als das Handy, genau, und ja, am Laptop oder so verschwindet es sowieso einfach so. Coole Geschichte, Portable SSD Nano nennt sich das von SunEase, wenn ihr daran kommen könnt. Bisher gibt es beide eben in Europa nicht. Wow. So, Google hat versprochen, bei Sideloading nachzuarbeiten. Jetzt wird es wirklich kompliziert. Also, ich berichte ja schon seit Wochen drüber, über das Sideloading-Problem. Google will Sideloading stark einschränken. Damit wären F-Droid, zum Beispiel f-droid.org, Stores zum Beispiel, davon betroffen. Die wären quasi sinnlos. Jetzt hat Google deswegen auch sehr viel Kritik einstecken müssen. Und jetzt versuchen sie, etwas zurückzurudern bei diesen Android-Sideloading-Geschichten. Aber ich warne davor, hier nachzulassen, denn trotzdem, dass diese Einschränkungen jetzt, was ich gleich erzählen werde, gemacht werden, würde das de facto das Ende von solchen Stores darstellen. Und die sind zu Recht deswegen sehr, sehr beunruhigt. Offenbar schätzt Google seine Kunden als Vollidioten ein, und deswegen wollen die eben zum Schutz der Menschen das verbieten. Ja. Jetzt eben nach diesem Backlash da, was es da gab es hier eine Einschränkung für Leute. Für versierte Leute soll es weiterhin möglich sein. Ja? Die sogenannten Experienced User, die wissen, was sie tun, ja, die sollen weiterhin Sideloading ohne Restriktionen also machen können. Und eigentlich ist es so, was ich auch schon bei der ersten Meldung gesehen habe, nämlich dort hieß es auch, über ADB kann man weiterhin auch von nicht verifizierten Nutzern oder Programmierern Sideloading machen, die App also installieren und fertig. Google hat sich jetzt nicht genau geäußert, was das bedeutet und wie das abläuft, die Experienced User mit Sideloading zu sichern. Ja? Aber das hört sich eben genauso an, dass man das genauso machen muss. Ja. Das ist absolut keine Lösung. Das wäre das Ende von Sideloading, so wie wir es kennen, weil kein Entwickler eben für ein paar Menschen groß was machen würde, und App-Stores wie F-Droid können ja das dann auch nicht mehr machen, weil wenn man diese Apps, wenn man die manuell installieren muss über ADB, dann war es das mit f-droid.org. Ja. Definitiv. Aber trotzdem, Google hat zumindest mal etwas reagiert. Ich würde aber hier jetzt nicht nachlassen mit der Forderung weiterhin, dass man Sideloading, eigentlich müsste Sideloading erleichtert werden, nicht erschwert werden. Man müsste nur eben die User klar darauf hinweisen, dass es eben Schwierigkeiten gibt, aber ich habe zum Beispiel Sideloading bei allen meinen Geräten aktiviert, und wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste jetzt wegen jedem einzelnen Update oder mit jeder neuen App wiederum alles freigeben, Computer starten, mit ADB verbinden, ich weiß gar nicht, ob das bei mir überhaupt noch funktioniert, ne? weil das ist also Steinzeit, ja. Und ich möchte ein APK herunterladen, installieren auf dem Android-Gerät und fertigen. Ohne weitere Hardware. Ende. So. Und wenn das nicht mehr geht, dann werde ich eben hier aktiv auch das Android nicht mehr unterstützen und werde eben diese Strategie, die ich eben schon vorher dargelegt habe, fahren. Werde auf Open Source Geräte unter Linux zum Beispiel setzen mit Hotspot und halt so ein Smartphone nur noch für die Sachen nutzen, die eben sonst nicht funktionieren, wie beispielsweise NFC bezahlen etc. Ja. Damit ist aber die Ära Smartphone für mich am Ende angelangt. Ja, und das wird dann eben, wie gesagt, nur noch zu einem dummen Hotspot. Ja, so einfach ist es. Also, beziehungsweise es wird dann eben nicht so einfach, sondern dann fangen erst die Probleme an. Ja, das muss man ganz klar sagen, weil so einfach, wie ich das jetzt sage, ist es eben nicht umzusetzen. Und Google weiß das offenbar. Sonst würden die nicht wagen, sowas überhaupt anzugehen. Und ich bin da auch ganz realistisch, die breite Masse wird sich dafür nicht interessieren. Die wird sich nicht interessieren dafür. Die wird hier Google nicht verteufeln, weil sie keine Sideloading-Apps mehr drauf machen können. Naja, außer es sind ein paar Apps da, die unbedingt von vielen Menschen genutzt werden soll. Das könnte zum Beispiel passieren, wenn die Chatkontrolle in der EU kommt und Signal sich, hat ja gesagt, die werden sich dagegen wehren und wenn die Chatkontrolle kommt, dann werden sie Signal von Europa aus vom Markt nehmen. Dann kann man die APK von der Signal-Webseite herunterladen, installieren. Wenn das dann auch nicht mehr geht, dann könnten vielleicht mehr Leute darüber, sagen wir mal, sich Gedanken machen. Vielleicht betrifft es dann auch andere Anbieter. Mein Signal hat jetzt auch nicht so den Riesenzulauf, ja, aber immerhin gibt es etliche User. Aber okay, wir werden sehen, wohin das geht. Dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe hier den Sinn dahinter nicht. Also die Entwickler müssen sich weiterhin registrieren, wenn man Sideloading-Apps von denen installieren will. Okay, wollen die sich nicht registrieren? Dann können das nur Experienced User machen. Ich hätte da gerne noch eine weitere Erklärung dazu, wie das überhaupt hier ablaufen soll. Ja. Und ehrlich gesagt, der Schutz der Nutzer ist für mich ein vorgeschobenes Argument. Das könnte man auch absolut anders machen. Und immerhin sind die User auch selbstverantwortlich mit. Man kann einfach eine Option machen im Smartphone, Sideloading, ja oder nein, ja, generell. Und wenn man nein macht, dann ist man gesichert, dann kann keine andere App etwas, kein andere, keine Webseite aus Versehen mit dem Klick irgendwas installieren, was sowieso so einfach nicht ist, aber trotzdem, selbst wenn, könnte man das unterbinden. Aber wenn der User doch sagt, ja, ich möchte, egal was die Konsequenzen sind, ich will, dann muss es doch die Möglichkeit geben. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn das nicht mehr geht, dann ist das Ganze zu hinterfragen und von einem offenen System kann niemand mehr sprechen danach. Also ich hoffe, das wird sich in Luft auflösen. Man sieht auch, wohin das führen kann. Fire TV geht jetzt auch gegen Apps vor, die unbeliebt sind. Sie nennen sie Piracy Apps. Ja, das kann man so oder so sehen. Ich weiß nicht, ob eine Umgehung von zum Beispiel eine Region jetzt unbedingt Piracy ist, ja, oder ähnliches. Das ist durchaus diskussionswürdig. Oder wenn man sich zum Beispiel im Land befindet. Zum Beispiel hier Crunchyroll-Abo, ne? Tja, nichts mehr Crunchyroll-Abo, denn in Japan funktioniert Crunchyroll nicht. Also, ne? Mit Tricks über VPN und so weiter kann man dann wieder gucken, ja? So könnte man meinen, aber da gibt es noch andere Sachen. Also so einfach geht es nicht. Ich habe das Problem ja gesehen, ne? Aber zum Beispiel bei Prime Video, da nützt nichts mit dem VPN reinzugehen. Da steht nämlich dort, ja, man benutzt ein VPN, bitte die echte Verbindung benutzen, sonst kann man eben keine Videos angucken. Ja, wunderbar, vielen Dank. Und Amazon geht da anscheinend wirklich auch jetzt drastisch vor dagegen. mit zum Beispiel eben der Sperrung von Apps auf Fire TV. Das ist übel. Und das ist im Prinzip das, was Google auch macht, nur dass hier eben wiederum ein Grund vorgeschoben wird. Ja. In Deutschland und Frankreich sind diese Restriktionen bereits etabliert, hat man also schon gemacht, klar, sind wir immer der Arsch in Europa, ist ja ganz klar. Aber es wird auch geplant, das auf andere Gebiete auszuweiten. Und das, was heißt das also insgesamt? Bestimmte Apps können nicht mehr auf dem Fire TV installiert werden und man möchte unterbinden, dass man eben über Sideloading die Apps auf die Fire TV Geräte bringt, so dass nur noch Apps, die im Fire TV App Store sind, auf diesen Fire TV Sticks laufen. Okay. Ist toll. Und ja, ihr merkt den Sarkasmus. Auch hier wiederum, gut. Ehrlich gesagt, mit dem Fire TV Stick geht es mir natürlich schon irgendwo vorbei, ne? Weil so ein Teil, okay, kauft man sich für eben Streamingdienste zu nutzen und so. Wenn dann eben eine Firma meint, sie müsste die Plattform zumachen, okay, da muss man nicht gleich durchdrehen, dann kann man einfach sagen, nö, dann hole ich mir eben einen anderen Stick oder ist mir egal, ich wollte die Sachen sowieso nicht benutzen. Ich wäre zum Beispiel bei der Sache, wo ich sage, okay, würde ich eh nicht benutzen, andere Dinger, weil wenn ich hier durch Reifen springen muss, für zum Beispiel in einer anderen Region zu streamen, dann ist das ganze Produkt für mich fehlerhaft. Und dann würde ich das natürlich auch so nicht nehmen, egal. Ja. Aber natürlich werden sich Leute darüber jetzt ärgern und aufregen, verständlicherweise. Und das ist ein Vorgeschmack von dem, was kommen wird. Ihr werdet bald nichts mehr auf euren Smartphones, auf euren Android-Geräten machen können, was eben nicht von Google und Co. geduldet wird. Und wenn es doch ein Entwickler dann macht, ja, tut sich mal registrieren, ja, verifizieren lassen, so, und dann bringt er eine App raus, was Google nicht gefällt, ne? So, gibt ja einige YouTube Alternativ-Apps zum Beispiel, ne? Und dann ist der gleich, haben die den gleich am Wickel, ne? Also übel, und deswegen wird das auch nicht passieren, und deswegen wird auch dann das ganze diese ganze Sideloading-Szene wird quasi zerstört werden durch so eine Registrierung. Gut, Fire TV oder Fire TV Sticks, die haben dann natürlich hier jetzt gleich Kahlschlag gemacht, aber wie gesagt, da ist es eben nur ein eingeschränkter Bereich, ja, wo man dann sagen kann, okay, dann nutze ich die Fire TV Sachen eben nicht mehr, ganz einfach, dann nutze ich eben was anderes und damit hat sich die Geschichte. Ja, bei Google ist es dann nicht ganz so einfach, wenn die Sideloading auf dem Handy sperren, dann habt ihr ja gesehen, was für Probleme das gibt und was für abenteuerliche Lösungen, die eigentlich keine Lösungen sind, man dann machen muss, wenn man weiterhin unterwegs mobil noch offene Software nutzen möchte. Das ist alles sehr, sehr bedenklich, und das wäre vielleicht auch ein Fall, meiner Meinung nach, für die Wettbewerbsaufsicht. Aber wie gesagt, da werden wahrscheinlich alle an einem Strang ziehen, da wird keine große Hilfe aus Politik oder Industrie kommen bei diesem Thema. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da müssen die User für sich selbst kämpfen. Android 16 kommt auf weitere Asus-Geräte, was ja auch sehr erfreulich ist. ROG Phone 9, ja, und beispielsweise wird es bekommen, und das ist nicht schlecht. Android-Updates sind immer gerne gesehen. Außer, tja, bei mir hat Android-Updates Probleme verursacht, und zwar in einem sehr nervigen Rahmen. Problem war, wobei ich, gerade heute hat es normal funktioniert, aber die letzten paar Mal war es so, wenn ich mich verbunden habe mit einem Bluetooth-Gerät, ja, war also damit verbunden. Dann habe ich das Gerät ausgeschaltet und das Smartphone war weiterhin also phantommäßig verbunden mit dem Gerät, was dazu geführt hat, dass alle Sounds nicht zu hören waren. Die sind quasi ins Nirvana gewandert, weil das Gerät war ja ausgeschaltet. Angeblich war die Verbindung aber noch aktiv. Und dann konnte man weder Benachrichtigungstöne noch sonst was hören. Das ist noch schlimmer. Wenn ich dann in die Bluetooth-Einstellung gegangen bin, dann habe ich gesehen, dass das Device ist tatsächlich nicht verbunden. Also ich konnte nicht auf Verbindung trennen gehen und hoffen, dass es dann wieder funktioniert, weil die Verbindung war getrennt. Aber trotzdem war der Sound, wenn ich hier auf die Lautstärkeregler gegangen bin, habe ich gesehen, Bluetooth-Zeichen, und der war weiterhin verbunden mit diesem anderen Gerät. Konnte ich also mehrfach verifizieren, dass es tatsächlich so passiert. Und die Lösung war dann, dass ich zuerst Bluetooth ausschalten musste, also komplett ausschalten musste, dann die Notifications ausschalten, Bluetooth wieder einschalten und dann die Notifications einschalten. Und dann waren die Notifications wieder aus dem Lautsprecher zu hören und das Gerät hat nicht mehr angezeigt, dass es mit dem anderen Bluetooth-Gerät verbunden ist. Habe ich nur Bluetooth ausgeschaltet, wieder eingeschaltet, sind die Notifications trotzdem nicht an den Lautsprecher gesendet worden. Erst Notifications ausschalten und auch die wieder anschalten und dann hat es funktioniert. Absoluter Wahnsinn. Das war nach dem Update passiert auf Android 16. Heute habe ich das einmal verbunden und dann hat es auf einmal nicht mehr da quasi drin gehangen, sondern da hat es ganz normal zurückgeschaltet. Weiß nicht, ob da jetzt ein Update kam vom Play Store, also Play Services Update, ja, aber vorher hat eben dieses Android 16 Update bei mir eben hier Probleme verursacht. Es war sogar noch eine Kleinigkeit, habe ich aber schon wieder vergessen, weil es wirklich nur eine Kleinigkeit war, was etwas anders ist unter Android 16, zumindest auf dem Sony Xperia 1 Mark 6. Also ihr seht, es gibt immer wieder Probleme und tja, ich finde es als sehr, sehr nervig, weil das betrifft gerade die teuren Geräte, das ist ein 1500-Euro Gerät, alter Schwede, da muss ich doch sagen, da muss alles klappen, ja, da muss eine Angestellte von Sony persönlich bei mir vorbeikommen, wenn ich ein Problem habe. Sorry. Also, aber na okay, das kann man wohl nicht mehr verlangen für so wenig, ne, Anführungszeichen Geld. Ne? Es ist wirklich schon dramatisch mittlerweile. Wisst ihr, wenn das beim Gerät passiert, das jetzt ein Tausender weniger kostet, mal 500-Euro Gerät, ich meine, dann schluckt man halt und sagt, gut, ja, ist halt so, ne? Aber bei diesem Wert, da verlange ich eben mehr. Sorry, vielleicht bin ich da komplett daneben, aber da verlange ich mehr. Ja, wenn man so viel Geld raushaut. Okay. Honor 500 und 500 Pro Design, das wurde jetzt offiziell gezeigt und interessanterweise, es ist eine Mischung zwischen, also vom Design her, eine Mischung zwischen iPhone und dem Google Pixel 10. Also, ich weiß nicht, wie ich das anders rüberbringen soll, aber das ist ein iPhone. Sieht aus wie ein iPhone, aber mit einem Einfluss von Pixel 10. Das finde ich immer sehr, sehr schade. Warum machen das die Firmen? Warum denken die, dass wenn Apple irgendwas rausbringt und Google irgendwas rausbringt, dass dann die Leute das so gut finden, dass das auch so aussehen muss? Wer hat sich diesen Schwachsinn in den Kopf gesetzt? Warum? Die Leute kaufen doch nicht dieses Ding, weil es aussieht wie ein anderes Gerät, sondern die kaufen sich doch das Phone, weil es irgendwelche zusätzlichen Funktionen hat. Ja? Wie zum Beispiel das Betriebssystem oder ähnliches. Aber doch nicht wegen dem Design. So, nun eigentlich schade, denn Die Geräte selbst sind meiner Meinung nach ganz gut. Ich habe ja schon mal ein paar technische Daten rausgehauen. Ja, und auch jetzt hier wieder vor allem das Honor 500 Pro. Ja, das wird mit in Varianten 12 GB, 256 GB und 16 GB RAM und 1 TB verkauft in schönen Farben. Also, das ist in Ordnung. Aber das Design ist wirklich. Da kommt man sich doch blöd vor, wenn man so ein Gerät hat. Das ist wie ein gefälschtes iPhone oder sowas. Ja. Wer ein iPhone will, der soll sich ein iPhone kaufen. Wenn ich kein iPhone will, dann muss es aber nicht aussehen wie ein iPhone. Also das ist irgendwie, wisst ihr, also wie so eine Cartier-Uhr. Ne? Steht zwar nicht Cartier drauf, sieht aber genau aus wie eine Cartier. Ja, das nennt man Produktfälschung. Schade eigentlich. Gut, Amazon benennt sein Satelliteninternet um. Projekt Kuiper heißt jetzt Amazon Leo. Und ich muss sagen, das ist eine gute Entscheidung, denn Projekt Kuiper, also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das richtig ausgesprochen habe jetzt. Ne? Und genau das ist ja das Problem. Das ist ein komischer Begriff. Können sich viele Leute schlecht merken. Man weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und das ist. Aber Amazon Leo, perfekt. Und ob das jetzt Amazon Leo ausgesprochen wird oder Amazon Leo, das spielt dann auch keine Rolle mehr. Hört sich gut an, bleibt im Gedächtnis und es hat auch eine vernünftige Abkürzung, nämlich Leo heißt Low Earth Orbit. Ja. Und das heißt in einer die niedrige Erdumlaufbahn. Wunderbar. So. Und das andere ist, dass es damit eine Konkurrenz gibt zu Starlink, nennt sich das, glaube ich. Ja. Und ja, genau, Starlink. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Amazon Leo soll Anfang 2096 in Deutschland verfügbar sein. Ja. Und das heißt, dass bald in 5 Ländern das gebucht werden kann. Deutschland, Kanada, Frankreich, Großbritannien und USA. Und bis Ende 2026 soll es dann bis zu weitere 26 Staaten dazukommen. 2027 soll dann auch der Äquator erreicht werden. Und 2028 will dann Amazon Internet mit 3000 Satelliten in bis zu 100 Staaten das anbieten können. Ich finde es sehr, sehr schön. Auch, dass Deutschland relativ früh in den Genuss kommt. Ja. Wann Japan dran ist, weiß ich noch nicht. Das ist hier nicht genannt worden. Erstaunlicherweise scheint das nicht ganz so sag mal, wichtig zu sein, kann ich mir auch vorstellen, warum. In Japan sind überall Wi-Fi-Netzwerke, die Abdeckung ist sehr gut, auch die Mobilfunknetzabdeckung ist extrem gut und von daher ist nur wenig Nachfrage. Ich habe jetzt mal Camper gesehen, die haben sich Starlink für ihr Campingfahrzeug geholt, weil eins ist klar, also in Japan braucht man Datenanschluss, ja, auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, Line, da kommen auch Katastrophenmeldungen und so weiter rüber. Das heißt, eine Datenverbindung wird benötigt. Und in einigen wenigen ganz abgelegenen Gebieten in Wäldern, wo sonst niemand hinkommt, ja, da kann es mal tatsächlich ein Funkloch geben. Und das ist für die Japaner nicht akzeptabel. Ja, dann braucht man sofort eine Satellitenverbindung. Und da ist dann Starlink eben da. Hier Amazon Leo wäre da dann eine Alternative. Aber wie gesagt, es ist so selten, dass das gebraucht wird, dass hier die Nachfrage wahrscheinlich nicht besonders hoch ist, zumal die Preise eben auch in Japan für Internetverbindungen traumhaft sind. Bei uns kann man sich schon eher überlegen, also in Europa kann man sich schon eher überlegen, ob man nicht die normale Internetverbindung ersetzt durch Satelliteninternet, also dauerhaft, auch daheim. Ne? Aber okay, das ist wieder eine andere Geschichte. Ich finde es jedenfalls gut, dass Starlink dann eine Konkurrenz hat. Wie die dann sich einordnet, wird man sehen. Amazon Leo soll eine maximale Downloadgeschwindigkeit von 400 Megabit Sekunden erreichen. Das ist nicht schlecht, aber das ist auch die maximale Downloadgeschwindigkeit, die später erreicht werden soll. Ja. Es wurden zwar Tests gemacht, wo 1280 Megabit erreicht werden konnten, aber das wird so nicht freigegeben. Das ist nur zum Test gewesen, das ist ganz klar. Und wie dann die reelle Datenübertragungsrate beim Start von Amazon Leo ist, das steht noch wörtlich in den Sternen, ja. Und das wird man dann sehen, ob das tatsächlich jetzt was reißt von der Geschwindigkeit her oder nicht. Aber für die nicht angeschlossenen Ortschaften, die immer noch jahrelang um Glasfaseranschluss kämpfen oder auch nicht, wo dann auch mal gekämpft wird, dass man ja nicht angeschlossen wird, soll es ja offenbar auch geben. Ne? Für die Leute, die dort wohnen, ist natürlich ein Leo-Anschluss oder Starlink absolut ein Traum. Und das wird helfen, auch Leute, die nicht in den Städten wohnen, nicht abgehängt zu werden von der technischen Entwicklung. So, Unisoc, die wollen sich auch nicht abhängen lassen von der technischen Entwicklung. Unisoc, eigentlich bekannt als Billigprozessorhersteller, die vor allem chinesische Geräte mit Chips versorgen. Und ja, insgesamt gesehen muss man sagen, bisher mehr so im Low-End und maximal Mid-Range-Bereich aktiv waren. Aber so langsam ändert sich das, man sieht es. Unisoc T9300, der ist jetzt deutlich performanter als die anderen Unisoc-Prozessoren. 5G integriert, 6 Nanometer Fertigungstechnologie, Octa-Core-CPU, 2 Cortex-A78 mit 2,4 GHz und 6 Cortex-A55 mit 2,2 GHz und wird auch LPDDR4X RAM unterstützen und Mali G57 Dual-Core-GPU ist ebenfalls mit drin. Damit erreicht der Benchmark 550.000 auf Antutu V10 und ihr merkt natürlich, das sind Werte, die sind weit, weit weg von den Top-Prozessoren, aber für Unisoc ist das doch relativ beachtlich und so langsam aber sicher machen die eben immer performantere Prozessoren. Mich würde es nicht wundern, wenn die in 5 Jahren mit einem High-End-Prozessor auf den Markt kommen, wo wirklich in der Liga von Dimensity High-End-Prozessoren und Snapdragon High-End-Prozessoren mitspielen kann. Bis dorthin ist zwar noch viel Arbeit zu tun, aber es ist immer schön zu sehen, dass es noch weitere Alternativen gibt. Je mehr, desto besser. Das ist meine Meinung. Die Unisoc-Prozessoren waren lange Zeit ein Prädikat. Okay, langsam. Das könnte sich dann mit der Zeit jetzt vielleicht doch ändern. Das wäre auch nicht schlecht. So, dann haben wir noch das Realme GT 8 Pro. Irgendwie ist ja die Realme GT-Reihe bei uns doch irgendwie beliebt geworden. Das war deswegen der Fall, weil es, darf mal erinnern, an das erste GT wirklich enorm gute Leistung gebracht hat für wirklich extrem wenig Geld. Das war wie bei vielen Smartphones der Grund, warum so eine Reihe extrem beliebt und bekannt wurde. Und leider, wie so oft, ändert sich das manchmal. Ja, denn jetzt gibt es mit dem GT 8 Pro zwar wieder ein Gerät, das ordentlich ausgestattet ist, aber das eben bei 1099 Euro nicht mehr als günstig eingestuft werden kann. Also von dem einmaligen super billigen, aber super starken Smartphone hat mich so an die Nexus-Geräte erinnert. Das war ja genauso Top-Leistung, beste Leistung, ja, aber ultra guter Preis. Ja. Damit ist es jetzt allerdings vorbei. 1099 für die Version mit 12 GB RAM, 256 GB Storage. Ehrlich gesagt, bei einem Gerät 1099 Euro, 256 GB Storage, das ist schon fast fresh. Ja, also das ist schon fast fresh. Die Version mit 16 GB RAM und 512 GB Storage kostet dann 1199, also nur 100 Euro mehr. Wer da das Kleine nimmt mit 12 GB und 256 GB Storage, dem ist nicht mehr zu helfen. Sorry, also so eine Frechheit, dass sie es überhaupt auf den Markt gebracht haben, ja, in dieser Konfiguration für den Preis. Aber wie gesagt, 16 GB mit 512 GB, 1199, okay. Aber ihr merkt's, wir reden hier von einem Realme GT und es kostet 1199 Euro. Damit ist natürlich viel von dem Sinn dieser GT-Reihe, warum die erfolgreich geworden ist, verloren gegangen. Ja. Es gibt auch noch eine Dream Edition, übrigens mit Aston Martin zusammen designt, ja, für 1299 Euro. Ja. Und auch das ist dann hier 16 GB RAM, 512 GB Storage. Okay, also die Zeiten von einem günstigen Realme GT 8 Pro ist vorbei. Und wenn ich mal angucke, was wir da dafür kriegen, 6,79 Zoll AMOLED-Screen mit 1044x3136 Bildpunkten Auflösung, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, 7000 Nits. Wow, arm Retina. Die ist ein Snapdragon 8 Elite Gen 5. Und ein Kamerasystem, 50 Megapixel Hauptkamera, 200 Megapixel Periskopkamera mit dreifach optischem Zoom, nur 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 32 Megapixel Selfie-Kamera, 7000 mAh Akku und 120 Watt Wire Charging. Hört sich zwar nicht schlecht an, ist aber eben auch in diesem Bereich, was viele andere Modelle eben bieten. Und ich gehe da nicht mit diesen Preisen. Es ist mir egal, ob diese Preise langsam aber sicher normal werden. Ich werde immer gucken nach günstigen Alternativen, denn irgendwo muss eine Grenze gesetzt werden. Ich habe es ja gesagt, die Tatsache, dass die Inflation steigt, heißt nicht, dass die elektronischen Produkte deswegen teurer werden dürfen. Im Gegenteil, sie müssen billiger werden, denn viele Sachen werden dann so nicht mehr gekauft werden. Denn andere Sachen wie Essen, Treibstoff, Heizung sind wesentlich wichtiger als das neue, ultimativ hübsche und beste Smartphone. Da reicht es dann auch bei einem, naja, sagen wir mal, mittleren Gerät, das aber deutlich günstiger ist. Die Firmen setzen sich gerade richtig in die Nesseln mit diesen Preisen. Oder auch nicht, wenn man sieht, wie viel hochpreisige Geräte auch verkauft wird, so bei Apple zum Beispiel. Es ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Manchmal komme ich mir vor, als ob diese Preiserhöhung gar nicht stattfindet. Ja, diese Inflation, dass die gar nicht stattfindet. Man hört immer nur davon, dass die Verbraucher jetzt nicht mehr so viel kaufen, aber dann kaufen sie trotzdem teure Autos, teure Smartphones und was weiß ich alles. Keine Ahnung, irgendwas stimmt da nicht. Aber jammern tun irgendwie alle. Verstehe ich auch nicht. Okay, Honor Magic 8 Pro, auch die kommen ja in Europa jetzt mit ihrem neuen Gerät auf den Markt. Honor Magic 8 Pro finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Auch das wird einen heftigen Preis haben, ja. Aber dafür in der EU wieder deutlich weniger Akkuleistung. Die chinesische Version kommt auf 7200 mAh Akku. Die globale Variante wird 7100 mAh Akku haben. Aber die EU-Variante hat nur 6270 mAh Akku. Klare Aussage: Kauft nicht die EU-Variante, sondern kauft euch die globale Variante. Die funktioniert auch in der EU und die hat einen wesentlich besseren Akku. Unglaublich, was hier abgeht. Ich pfeife auf die Bestimmungen, ja, von der EU wegen den Akkus. Übrigens kann das meiner Meinung nach nichts damit zu tun haben, denn bei 6270 mAh sind die auch darüber, über diese Grenze. Keine Ahnung, was das soll. Aber dass es auch anders geht, sieht man, weil man auch 20.000 mAh Akkus Geräte holen kann von Ulefone und so weiter, auch in der EU. Also irgendwas läuft da gerade mal wieder falsch. Und ich weiß nicht, ob ich die EU dafür verantwortlich machen muss oder einfach nur die Hersteller, weil die probieren, Kohle zu sparen. Keine Ahnung, andere Hersteller können es auch mit riesigen Akkus. Das ist ein Fauxpas hier, das ist ein Affront. Und deswegen kann ich nur sagen, nur die globale Variante käme in Frage. Naja, sagen wir mal, wenn die Preise in Ordnung sind, weil egal ob EU oder globale Variante, die Preise werden hier bei diesem Gerät gesalzen sein. Habe ich noch nicht, aber da könnt ihr euch schon mal auf was gefasst machen. Tja, so ist es nun mal. Von daher wird es im Endeffekt für mich persönlich keine Rolle spielen, weil so teure Geräte will ich mir in Zukunft nicht mehr holen. Gerade was eben die Zukunft von Android hinsichtlich Sideloading betrifft, bis das nicht geklärt ist, ist eine Ausgabe für ein teures Smartphone absolut vom Tisch. So, die EU forscht nach wegen der Google Spam Policy und da muss ich sagen, Vorsicht, Vorsicht, es geht darum, dass eben Google versucht, Spam einzudämmen und die EU sagt, da müssen wir gucken, ob das nicht gegen unsere Richtlinien verstößt, wenn Google das macht, gegen den Digital Markets Act. Ja? Und da muss ich sagen, das ist ganz gefährliches Pflaster. Wenn uns Google schon nicht mehr schützen darf, dann wird's eng. Hinsichtlich Sideloading steht hier aber nichts. Ja? Da müssten die mal ganz genau gucken, wie das aussieht. Vielleicht sollten sie das auch mit ins Programm nehmen. Das ist für mich der größte Gefahrenpunkt. Die anderen Sachen, dass zum Beispiel eben Spam-Netzwerke blockiert werden von Google, finde ich eigentlich okay. Und da muss die EU aufpassen, dass sie dann nicht einen Freibrief für Betrüger und Scammer gibt. Ja, das kann schnell passieren. So, zum Schluss, wie ihr gemerkt habt, gibt es ja keine App der Woche mehr. Und nach reiflicher Überlegung, das ist total, ist typisch, ne? Also egal. Also nach reiflicher Überlegung, ja, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die App der Woche nicht mehr fortgeführt wird. Also die werde ich nicht mehr machen. Soll aber nicht heißen, dass ich nicht euch mal hin und wieder eine App zwischendrin empfehlen kann, wenn da mal was kommt. Hintergrund ist übrigens der, dass immer weniger Apps gibt, die ich auch wirklich als App der Woche empfehlen kann, da ich auch selbst praktisch jede Woche die gleiche App der Woche nutzen kann. Es war ja mal so geplant, die App der Woche ist die App, die ich selbst auch nutze, ja, stark nutze. Und da muss ich sagen, gibt es momentan so gut wie nichts mehr. Ich habe also Schwierigkeiten, eine App der Woche zu finden. Und zwar schon seit ein, zwei Jahren ist das schon so, dass ich massive Schwierigkeiten habe. Und deswegen sage ich, okay, lassen wir es mal. Ja, bringt nichts. Aber ich empfehle trotzdem mal hin und wieder Apps. Und diesmal ist es auch eine Empfehlung von, kann sogar sein, dass das mal früher irgendwann mal App der Woche war, aber Mozilla VPN App. Ich habe ja in Japan da viel mit gearbeitet und arbeite viel damit, ja, mit diesen Apps, weil ich hier in Japan ständig verbunden war mit öffentlichen Wi-Fis. Das ist die große Domäne in Japan, finde ich das ziemlich cool. Ja. Das Problem ist aber in jedem Land die Sicherheit. Ja. Wenn ihr einen öffentlichen Hotspot geht ohne VPN, seid ihr wirklich... dann seid ihr quasi, wenn da die entsprechende Person mit euch im Netzwerk ist oder in der Nähe ist, dann seid ihr wirklich am A. Okay, das ist wirklich heftig. Ich kenne sogar persönlich Leute, die in einem Einkaufsmarkt, weil sie dort verbunden waren, gehackt wurden. Also wenn ihr denkt, naja, welcher Hacker geht schon in den Einkaufsmarkt? Ja, kann passieren, Leute, kann passieren. Ja, die sind überall. Ja, also heftig. Deswegen VPN ausschließlich immer, egal ob ein öffentliches Wi-Fi oder irgendein anderes Wi-Fi, bei dem ihr nicht sicher seid, ob ihr dem vertrauen könnt, dann schaltet ihr ein VPN davor und dann funktioniert die meisten Sachen perfekt. Einige Sachen habe ich ja schon gesagt, wie zum Beispiel Amazon Prime Video. Das wird schwierig, ja. Das ist mir mit Mozilla VPN nicht geglückt. Aber ansonsten für normale Datenübertragung funktioniert es sehr gut. Und das Mozilla VPN ist jetzt von mir auch wirklich ausgiebig genutzt worden und wird ausgiebig genutzt. Und ich kann euch sagen, es ist schnell, es ist zuverlässig und ich habe das, also ich nutze das momentan, also 24 Stunden am Tag. Also permanent ist das an. Und weil ich so faul bin, auch bei den Verbindungen, die eben jetzt über das normale Mobilfunknetzwerk und Docomo laufen, ja, auch da wird es einfach angelassen und es ist einfach fantastisch. Es ist, also ich merke keinen zusätzlichen Stromverbrauch. Da ist bestimmt einer da, aber der ist so gering, dass man das einfach nicht wahrnimmt. Und es läuft immer zuverlässig, performant, dauerhaft, also richtig gut. Ich kann Mozilla VPN uneingeschränkt empfehlen, auch für Videodienste, für alles, aber ein Knackpunkt gibt es. Es ist teuer. Die jährliche Variante geht noch, da kostet es 59,88 und da könnt ihr das ein Jahr lang benutzen. Aber wenn ihr das monatlich bucht, kostet es 9,99 €, was schon ein ziemlicher Happen ist. Es ist zwar das Geld wert, aber es ist trotzdem jede Menge Geld. Das muss man sich vor Augen führen. Die das Jahresabo geht, ja, ist okay. Und ich glaube, da kann man dann auch nichts machen. Also macht nicht den Fehler, das Monatsabo zu nehmen, sondern das Jahresabo. Da habt ihr wesentlich günstigere Konditionen, wenn man es nämlich ausrechnet. Statt 9,99 € im Monat sind es dann nur 4,99 € im Monat. Das sind ungefähr 50% weniger. Und das ist schon nicht schlecht. Also okay. Und ihr habt 500 Server zur Auswahl in 30 Ländern. Auch in Japan gibt es 2 Server, was ja auch besonders wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel in einem Land seid, dass ihr auch den sagen wir mal, einen VPN-Server auswählt in dem Land für normale Aufgaben. Wenn ihr natürlich vortäuschen wollt, dass ihr in einem anderen Land seid, klar, dann könnt ihr natürlich diesen Server auswählen. Aber wichtig ist es für viele Dienste, dass ihr dann auch verbunden seid mit einem Server in dem Land. Sonst klappen zum Beispiel manche Apps nicht, die nur für das Land da sind. Zum Beispiel hier die Safety-Tipps für Japan. Da werden bestimmte Nachrichten nur verschickt, wenn ihr auch auf einem Japan-Server angemeldet seid, also in einem Netzwerk von einem Japan-Server seid, und deswegen müsst ihr da dann eben einen Japan-Server auswählen. Ne? Und ähnlich geht es dann halt auch mit anderen Diensten, die zum Beispiel nur in einem bestimmten Land verfügbar sind. Wenn ihr dann eben in diesem Land seid und ihr wählt ein anderes Land aus, dann könnt ihr diese Dienste nicht mehr nutzen. Also Vorsicht. Ist trotzdem ziemlich cool. VPN ist ein Muss für öffentliche Wi-Fi-Netzwerke, definitiv. Und deswegen kann ich die Mozilla VPN-App empfehlen, wenn ihr vor den Kosten nicht scheut. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Antcast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, auch heute waren ein paar interessante Themen für euch dabei und ihr hattet Spaß dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast und auch auf YouTube @thenetcast gibt es die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Da bin ich immer froh darüber. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.